Die Straßen grau, die Schuhe so im Blutdruck. So viel Groupies in der Crowd, man, die Menge will mich ficken wie ein Lynchmob. Ich hab die Keys in der Tasche und fahre den Wagen jetzt ohne den Schlüssel im Zündschloss. Kaputtes Elternhaus, wenig Selbstvertrauen. Von 3 Jahre lang eingesperrt in einem Kellerraum hin zu einem schwangeren Bankaccount. Zum Business-Termin, in zerrissenen Jeans, weil ich Schnitt mach und über den Opfern steh wie die Gerichtsmedizin. Mir gab niemand ne Chance, jetzt bringt man mir Wiener Melange. Das Einzige, was ich auf Französisch sagen kann, viele Millionen oder ich. Gewinner sein von uns, wer nicht hungerte mit mir, krieg keine Dinner-Einladung. Ich kämpf wie ein Cobra Kai, Dojo-Style, Dojo-Style, Dojo-Style. Ich geb ihn Cobra Kai. Ich bin hier im Sausenland. Geht es nicht um Geld, what you talking about? Mathe, ich will mehr haben wie Metro Boomin. Baller Ghetto-Huren in den Arsch wie Testo-Kuchen. Ich bring die Revolution jetzt auf deine Radiosender. Ferragamo bellt an Chicks in allen NATO-Ländern. Valentino Camo Sweater, lauf rum wie ein Bahnhof. Ich weiß schon, aber sag nicht. Neulich noch ne Session, Brudi, heute schon vergessen. Ja, ich weiß schon, aber sag nicht. Ich weiß schon, aber sag nicht. Ich bin wach, während ich schlafen. Ständig wach, während ich schlafen. Ich lasse mir nichts sagen, hasse es zu warten. Pass hier nicht ins All, denn ich bin wach, während ich schlafen. Und all die Wolken sind kein Hindernis mehr, yeah. Bring mich zur Sonne hoch per Fingerschnips, yeah. Nochmal. Und all die Wolken sind kein Hindernis mehr, yeah. Bring mich zur Sonne hoch per Fingerschnips, yeah. Du bist der Grund, dass ich auf Loka bin. Für dich würde ich auch vom Hoch auf springen. Sie hat mich in den harten Zeiten begleitet, doch oft irritiert. Obwohl sie immer da war, schien das, wäre sie doch nicht bei mir. Und wir zwei waren wirklich unbesiegbar. Tja, so wie dieses Jahr wieder mal die Bayern in der Bundesliga. Permanenter Wachzustand. Die Herzfrequenz bricht fast zusammen. Auf allen Fernsehsendern, Nachtprogramm, die Nervenstränge taub, ich lebe hinter einer Schattenwand. Wie fing alles an? Ich wollte der Größte sein. Also blieb ich wach, denn ich wusste, es wird höchste Zeit. Vorhang auf, Gardinen zu. Benzin im Blut. Ich bin real und rolle auf während der Euro-Krise Weed pur. Alle eure Leute machen toll Musik wie Spieluhren. Buch die Royal Suite der Räumungsdienst auf Street Tour. Dein Shit ist höchstes Lit, stepp ich den Joint in die Benzinspur. Paranoider als Tony Montana. Yeah, ich misstraue sogar den Homies von damals. Yeah, denn ich hatte öfter schon loyale Partner, die mit den Monaten nur Kohle machen wollten, so wie Opium Pharma. Wie im Hollywood-Drama. Hänge allein in der Lobby vom Plaza. Yeah, die anderen gehen mit den Promis zur Gala. Ich nicht. Ich bleibe alleine und mache mich für deren 14 Gelaber und das Imponava. Es wird jetzt Zeit für einen Trommelwirbel. Weil ich kurz vor dem Blow-Up steh wie mit nem Bombengürtel. Ich stand im Schatten, mein ich unter Sonnenschirmen. Meine Homes wohnen in der Hood, meine Chicks im Bonzenviertel. Haus euch um die Ohren, mein Sound läuft wieder vorn. Ich bin spitze auf den Fersen, so wie Cowboy-Stiefel-Sporn. Hurry auf, ich mach riesige Welle. Betrachte Welt mit gemischten Gefühlen wie Bisexuelle. Ich drop wieder Releases und fick euer System. Ihr Fotzen seid wie Schiris, nur Mitläufer im Game. Mach nicht auf Yankee, du bist kein Amerikaner. Bitch, nicht mal Lateinamerikaner. Ich rapper schnupf wie Dutzend Kokspäckchen weg und sprüh vor Energie, als ob ich Stromkästen tag. Und ich bin clean, ich bin dope. Und ich fick Gemeinde.